hier neue Klamotten. Dann fällt dir auf, dass du pleite bist. Dein Konto ist ziemlich leer geräumt. Ja, dein Konto ist ziemlich leer geräumt. Ja, was hast du denn jetzt noch versäumt? Denn dein Konto ist ziemlich leer geräumt. Doch du stehst an der Kasse und deine Barzahlung kannst du knicken. Du versuchst es mit deiner Kreditkarte, bloß das kannst du auch vergessen, denn du bist pleite, denn du bist pleite, denn du bist pleite, denn du bist pleite. Dein Konto ist leer geräumt. Was hast du denn damit nur versäumt? Du versuchst dich rauszureden. Man kann es ja mal probieren, doch die Kassiererin lässt sich nicht anscheißen. Da musst du wohl anders deine Rechnung begleichen. mit Dienstleistung, mit unmoralischer Dienstleistung, mit Dienstleistung, mit Dienstleistung, mit unmoralischer Dienstleistung. Doch die Kassiererin ist bottenhässlich und dann fällt dir auf, das willst du eh nicht. Also versuchst du abzuhauen und die Waren im Wert von 2000 Euro zu klauen. Denn du bist pleite, pleite, du bist pleite, pleite, pleite, du bist pleite, pleite, du bist pleite, pleite, du bist pleite, dein Konto ist leer geräumt. Die Polizei verfolgt dich, hey, du. Zur Belohnung gibt es Finderlohn. Hey, ich hab Schokolade im Auto. Diesen Lohn könntest du gut gebrauchen, denn du musst doch ein paar Rechnungen begleichen. Also denkst du nach über das unmoralische Angebot von der Kassiererin. Also denkst du nach und du kommst zu den Entschlüssen, nein, das will ich nicht. Aber du musst es tun, denn du bist pleite, sowas von pleite. Du bist pleite, du hast kein Geld mehr auf der Bank. Du bist pleite, sowas von pleite. Du hast noch nicht mehr Geld für Kreide. Du bist Kreide, Pleite, Kreide, Pleite, Kreide, Pleite, Kreide, Pleite. Kein Geld mehr für Kreide. Du bist ein Pleite Geier, Pleite Geier. Vielleicht lutsch dir für jemanden für 2000 Euro deine Eier. Doch das ist unwahrscheinlich, denn die wollen das nicht. Aha. Denn du hast kein Geld mehr für Duschgel.